Gut, dann können wir ja anfangen. Hallo und schönen guten Abend. Ich begrüße euch im Namen der Radical M im Rahmen der Kampagne Migration Beats gegen Integration und Ausgrenzung. Für heute Abend haben wir den Griechenland-Experten extra einfliegen lassen, John Malamakinas. Kriegst du ausgekommen? Eigentlich aus Köln, zu seiner Person wird er dann im Anschluss nochmal genaueres sagen. John soll uns einen besseren Einblick in die griechischen Verhältnisse geben und dringende Fragen eurerseits klären. Denn mehr als zurzeit Griechenland ist pleite, wer soll zahlen oder soll überhaupt gezahlt werden, ist den öffentlichen Medien kaum zu entnehmen. Heute soll es nicht in erster Linie um die zig Milliarden in Form von Rettungspaketen oder sonstigen Vorstellungen für Griechenland gehen, sondern um die gesellschaftliche Bestimmung in dieser historisch spezifischen Situation in der Krise. Wie reagieren unterschiedliche gesellschaftliche Akteure in Griechenland? Welche Motivation hat und welche Ziele verfolgt die griechische Bewegung bzw. auch Regierung? Und welche Folgen sind zu erwarten? Wenn das Abfeiern jedes Riots in Thessaloniki oder Athen als Widerstand gegen den Kapitalismus hochzujubeln, mag zwar dem Wunsch von deutschen Linken geschuldet sein, auch in Deutschland einmal massenhaft in Aktion zu treten, aber was die politischen Maßnahmen für die griechische Gesellschaft selbst bedeutet und welche Folgen diese Sparmaßnahmen haben, können wir uns hier nur sehr rudimentär vorstellen. Da Griechenland kein Einzelbeispiel ist, sondern im Rahmen der PIX, also Doppel-I, Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien, ist zu analysieren, verweise ich auch auf die kommenden Veranstaltungen von uns zu Italien und Frankreich. Vor allen Dingen Italien ist quasi oder ist seit heute brandaktuell, weil die Kreditwürdigkeit um einen Punkt gedownrated, ich liebe das Wort, wurde. Und dadurch ebenfalls die Zinsen auf die Staatsschulden drücken. Ich will kurz am Anfang einige paar Fakten nennen, die der sogenannten Schuldenkrise Griechenlands vorgelagert sind. Griechenland trat der EU am 1. Januar 2001 bei. Doch schon 2004 tauchten erste Probleme auf. Das Statistische Amt der Europäischen Union, kurz Eurostat, hat festgestellt, dass die Zahlen, die vom Statistischen Amt in Griechenland herausgegeben wurden, nicht stimmen konnten. Das Staatshaushaltsdefizit war unlängst höher. Die hohe Zinslastquote, also das ist der staatliche Zinsaufwand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also die Gesamteinheit von der Produktion innerhalb eines Landes, naja, geht so, und führte dazu, dass die Zinslasten auf die eh schon hohen Staatsschulden erdrückend wurden. Nationalstaaten mit eigener Währung können zumeist in dieser Situation eine Geldentwertung vornehmen und die führt meist dazu, dass sie refinanzierbar sind. Griechenland hingegen hatte diese Möglichkeit nicht mehr, da die Währungspolitik allein der EZB obliegt, also der Europäischen Zentralbank. Des Weiteren hat Griechenland enorm hohe Staatsausgaben. Gründe dafür sind neben einer expansiven Wirtschaftspolitik vor allem die viel zu hohen Lohnabschlüsse. Und das ist, wie die Wirtschaftsorakel bzw. grundsätzlich hohe Lohnnebenkosten und Lohnkosten sind immer zu hoch, das kennen wir ja. Kurzum, die Griechen hätten weit über ihre Verhältnisse gelebt und so vor allem im deutschen Tenor um Feuilleton bzw. in den Medien auch zu vernehmen. Sie hätten mehr konsumiert als investiert und die Bildzeitung als Inbegriff des Sprachrohrs eines nationalen Chauvinismus gegenüber den Griechen sah sich selbst am Platz an der Sonne und titelte zynisch, verkauft doch eure Inseln, ihr pleite Griechen. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise, die ihren erneuten Anfang in den Platzen der Immobilienspekulationsblase in den USA hatte, breitete sich die Krise über die ganze Welt aus. Die Staaten spannten Bankenrettungsschirme auf und diverse Konjunkturprogramme wurden aufgelegt. In dieser Situation war Griechenland nicht mehr möglich, ihre Schulden über Kredite zu finanzieren. Nach Irland war Griechenland am stärksten von den angeschlagenen Bankensektor betroffen. Um Banken vor einem möglichen Bankrott zu retten, wandelte Griechenland die Kreditrisiken der Banken in staatliche Risiken um. Doch das gestiegene staatliche Ausfallrisiko wurde es für den griechischen Staat viel schwieriger, auf den Finanzmärkten Kapital zu leihen. Die Kreditwürdigkeit von Griechenland wurde von den diversen Ratingagenturen dementsprechend herabgesetzt und die Finanzsphäre reagierte prompt darauf mit dem Abzug von Kapital. Um Griechenland zu stabilisieren, wurden seit 2010 zwei Rettungspakete von der EU und der IWF aufgelegt. Um jedoch die Rettungspakete zu erhalten, wurde Griechenland zu massiven Sparmaßnahmen genötigt, die jedoch von unterschiedlichsten Akteuren der griechischen Gesellschaft nicht hingenommen wurden, sondern ganz im Gegenteil, es kam zu massiven Protesten in den Zentren Griechenlands. Inzwischen wird vor allem in Deutschland offen diskutiert, heute erst wieder, ob die Griechen nicht auch aus der Währungsunion austreten sollten, beziehungsweise ob sich Europa generell zur Transferunion entwickeln sollte, oder ob der Rettungsversuch vielversprechend sein könne, und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Die sogenannte Finanzmarktkrise hat sich somit zur Staatsschuldenkrise entwickelt. Schon in der Bezeichnung fällt auf, dass Ursache und Wirkung in der bürgerlichen Diskussion vertauscht werden. Jedes neue Merkmal der Krise wird zu seiner eigenen Begründung hochstilisiert. Kracht es an der Börse, ist es die Finanzwirtschaft bzw. einige Spekulanten. Geht ein Staat pleite, ist es eine Gesellschaft, die über den Verhältnissen gelebt habe und der die Unproduktivität qua Geburt in die Wiege gelegt sei. Die Produktionssphäre wird gedanklich von der Zirkulationssphäre getrennt und der stumme Zwang der kapitalistischen Verhältnisse in Personifikation des Kapitals umgedeutet. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass Staatsverschuldung kein Sündenfall Griechenlands in der Weltmarktkonkurrenz ist, sondern inzwischen selbst notwendige Bedingungen, um die Finanzsphäre überhaupt zu reproduzieren. Das Dilemma nimmt Gestalt an. Einerseits müssen die Staaten Haushaltskonsolidierung vornehmen, um kreditwürdig zu erscheinen. Aber auf der anderen Seite sind Staatsschulden notwendig, um Deflation, also den Preisverfall von Waren und Dienstleistungen, zu vermeiden. In diesem Spannungsfeld schwadronieren die nationalen Politikkasperinnen vom Wirtschaftsaussprung auf Teufel komm raus und fordern zum Wohle der Allgemeinheit dauerhaften Verzicht und Sparsamkeit auf Lebenszeit einerseits und forcieren die Disziplinierung der Gesellschaften innerhalb der herrschenden Ordnung andererseits. Die Widersprüche spitzen sich in der Krise zu. Sie treten offen zutage. Dies ist eine Chance für radikale Linke, sich Gehör zu verschaffen, aber auch nicht mehr. Eine Verelendungstheorie ist ebenso falsch am Platz wie der Glaube, dass der Markt oder die Staaten imstande sind, den kapitalistischen Irrsinn moderat und ohne Krisen dauerhaft organisieren zu können. Der prozessierende Widerspruch Kapitalismus geht in eine neue Runde und Griechenland hat es sehr hart erwischt. Aber die weltweiten Folgen, sollten mehrere Staaten in die Insolvenz gehen müssen, lassen sich nur erahnen. Aber jetzt zurück zu der spezifischen Situation in Griechenland und zu Johns Vortrag. Kurz noch, die Veranstaltung wird mitgeschnitten und falls ihr Fragen zum Verständnis etc. habt, bitte per Handzeichen melden. Rauchen während des Vortrags am besten draußen oder ganz hinten. Genau. Ja, und dann sind wir wieder am Job. Fest. Ja, willkommen zur heutigen Veranstaltung über das Krisenlabor Griechenland. Ich bedanke mich schon mal bei den Veranstaltern Radical M und der Veranstaltungsreihe Migration Beats und auch bei den Räumlichkeiten hier im Theaterkeller, dass wir hier heute diskutieren können. Mein Name ist, wie schon erwähnt, John Malamartinas. Ich bin in diversen antikapitalistischen Gruppen und Netzwerken aktiv, unter anderem im Antifa AK Köln, wie ihr wisst, wahrscheinlich die Gruppe auch ums ganze Bündnis organisiert ist. Besonders beschäftige ich mich mit den Themen Nationalismus und soziale Kämpfe und besonders in den letzten 3 Jahren mit der Situation in Griechenland. Auch als Gruppe versuchen wir vor Ort in Griechenland den konkreten Austausch zu suchen. Bei unserer letzten Reise, zum Beispiel jetzt im September, organisierten wir mit Gruppen vor Ort 2 Veranstaltungen zu Antifaschismus und Antinationalismus und eine im Namen des ums ganze Bündnisses zu Sozialchauvinismus. Heute werde ich am Anfang ein paar Facts zum Einstieg der griechischen Gesellschaft vorstellen, verbunden mit einem kleinen Rückblick und unserem Verständnis der Krisensituation. Später geht es konkreter um das Jahr 2011, den von der Linken über die Mitte bis zur Rechten weit verbreiteten Nationalismus und den sozialen Kämpfen und ihrer Perspektiven. Ja, Griechenland, ihr kennt es, ist ein relativ kleines Land, viel mehr. Da leben etwa 11 Millionen Menschen. Da gibt es 2 große Ballungszentren, einmal Athen und Thessaloniki. In Athen allein wohnen 4 bis 5 Millionen Menschen, in Thessaloniki 1 Million. Alle anderen Städte sind weit unter 300.000 Einwohner. Und ja, man kann schon von einer gewissen Zentralisierung reden. In Griechenland gibt es auch nach diversen Einschätzungen über 1 bis 2 Millionen Migranten. Griechenland ist die erste Station in Europa, wo sehr viele Leute, Flüchtlinge aus Afrika und Asien ankommen und man kann es auch so als eine Vorburg Europas betrachten. In Griechenland gibt es eine sehr starke Politisierung der Gesellschaft. Das fängt schon bei der Schule an, geht dann weiter in der Universität und dann auch bei der Lohnarbeit. So ein kleines Beispiel, zum Beispiel meine Schwester fängt jetzt an in Thessaloniki Medizin zu studieren. Und direkt, wenn man an der Uni ankommt, ist man konfrontiert mit einem diversen Parteienspektrum, also diverse Jugendorganisationen, die versuchen, einen ja, davon zu überzeugen, dem beizutreten, weil man ja, gewisse Hilfen bekommt, wie Kontakte zu Professoren oder gewisse andere Sachen wie Partys und so. Das Lustige ist halt, dass die Anfangsklicke meiner Schwester dann irgendwie bei der ersten Wahl zersprengt wurde, weil jeder sich für eine andere Partei entschieden hat, also sei es jetzt die KP oder die Sozialdemokraten oder die Konservativen. Sie selber ist parteilos geblieben und schließt sich dem alternativen Spektrum an. man muss sagen, in Griechenland gibt es auch einen sehr starken Gewerkschaftsapparat, der ist ähnlich aufgebaut wie in Deutschland. Es gibt nicht nur ein BGB, sondern eher zwei BGBs, einen für den privaten Sektor, einen für den staatlichen Sektor. Und darunter finden sich dann die ganzen Sektoren Gewerkschaften. Das Parteienspektrum in Griechenland ist so aufgebaut, es ist so ein relativ Standard-Zwei-Parteien-System seit 30 Jahren, wo sich die Sozialdemokraten und Konservativen ständig abwechseln in der Macht. Dann gibt es die KP, die Kommunistische Partei, KKE Griechenlands, die seit schon immer fast auf 10% kommt. Man redet auch da von einer Dynastie, also die Leute geben das immer ihren Kindern weiter, sie geben es ihren Kindern weiter und man ist KPler in der Schule, in der Universität und auch in der Arbeit. Was sehr interessant ist in Griechenland, ist die Geschichte von Kämpfen und Kriegen. Wie ihr wisst, Griechenland war 400 Jahre lang unter Besatzung des Osmanischen Reiches. 1821 begann der Befreiungskampf, der dauerte bis zum 20. Jahrhundert an. Also Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Thessaloniki befreit wurde. Danach kam der Zweite Weltkrieg schon, wo ein sehr starker Widerstand organisiert wurde gegen den italienischen Faschismus und dann auch gegen Nationalsozialismus. Dann gab es die Besatzungszeit Deutschlands, dann den Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und den Rechten. Dann gab es die Diktatur und die Kämpfe gegen die Diktatur, also es gibt eine Militärdiktatur in den 70ern. Und seit den 70ern gibt es eigentlich kontinuierliche soziale Kämpfe und soziale Bewegungen, die sich in Griechenland entwickeln. Also wenn man das zu Deutschland vergleicht, ist das schon ein anderes Bild. Also in Deutschland hatte man den Zweiten Weltkrieg und dann die 68er vielleicht, was man so betont. Also alle im inneren Widerstand. Genau, alle im inneren Widerstand. und da um zu verstehen vielleicht, warum Kämpfe zum Beispiel in Griechenland anders laufen und vielleicht auch viel aktiver sind. Die anarchistische Szene hat auch eine längere Geschichte. Also man muss sagen, in Griechenland, die ersten so sozialistischen Ideen kamen so 1833 an, mit den ersten Saint-Simon-Anhängern, also den Frühsozialisten. Danach haben sich diverse verschiedene Gruppen entwickelt, also einmal so sozialistische, kommunistische Gruppen und dann auf der anderen Seite anarchosyndikalistische Gruppen. Das Ganze entwickelte sich erstmal so in einzelnen Städten. Es gab auch nicht Kontakt zwischen den Leuten. Das Ganze wurde sehr viel durch Griechen, die in Europa gereist sind und dort in verschiedenen Bewegungen, wie zum Beispiel in Russland bei den Nihilisten aktiv waren, nach Hause gebracht. Und so begannen auch die ersten sozialistischen Ideen in Griechenland halt Anfang zu finden. Danach gab es natürlich auch einen größeren Bruch, also Zweiter Weltkrieg und dann die Diktatur und man kann von der jetzigen anarchistischen Szene in Griechenland reden. Also man redet von der anarchistischen anti-autoritären Raum, also Space, so nennen sie sich auch selber. Es ist keine homogene Szene, sondern sehr viele verschiedene Gruppen und die entwickeln sich seit 30 Jahren immer weiter. Also man hatte in Griechenland nicht nur den Dezember 2008, es gab schon jede 10 Jahre fast irgendwie so ein Mord vom Staat, der nochmal so sehr viele junge Leute in Griechenland politisiert hat und Richtung anarchistische Szene bewegt hat. Natürlich gibt es in Griechenland auch einige Faschisten und auch Rechtspopulisten mittlerweile. Die Faschisten organisieren sich heute in der Goldene Morgendämmerung. Das ist Golden Dawn, das ist eine faschistische Organisation. Die nimmt auch an Wahlen teil, aber ist nicht so erfolgreich. Sie hat zum Beispiel in Athen im Stadtparlament einen Sitz. Parallel entwickelte sich auch eine rechtspopulistische Partei, wenn man das so unter deutschen Kategorien einstufen möchte. Das ist die Partei Laos, das ist eine orthodox-christliche griechische Partei. Und sie hat versucht, die ganzen Rechten, die es in den letzten 50 Jahren in Griechenland gab, also sei es jetzt übrig gebliebene Royalisten oder die Leute, die an der Militärdiktatur hängen oder Faschisten oder halt rechte Konservative zu vereinen. Diese Partei erreicht heute so ja, etwa 5-6% in Griechenland. Wie schon erwähnt, die jüngste Vergangenheit Griechenlands spielt eine große Rolle für ihre Position innerhalb des Systems Europas und des Weltmarkts. Mit dem Ende der Diktatur erscheint in Griechenland auf dem Spielfeld des neuen Europas als ein reorganisierter Staat, kontrolliert durch eine Zwei-Parteien-Demokratie. Der Weg für die strategische Integration des Griechenlands in die EU hatte sich weit geöffnet. Die Regierung, also Parteien als Staat, haben sich, indem sie ihren gewaltigen Apparat im staatlichen Sektor installiert haben, sich auf den Aufbau der Wirtschaft konzentriert und die Vermittlung einer neuen politischen Epoche voranzutreiben. Die staatliche Verwaltung hat das Zwei-Parteien-System etabliert und die industrielle Klasse bestärkt, indem sie ihr die einführenden europäischen Kapitalien im Rahmen des EU-Beitritts, der vorhin erwähnt wurde, lieferte. Das natürlich mit der Voraussetzung, dass der Staat die Betreuung des Zusammenhangs Arbeitnehmer-Arbeitgebers sichert und dass die Bevölkerung von der modernen europäischen Perspektive überzeugt wird. Parallel fängt auch in dieser Zeit die Basis der aktuellen Krise an. Die rasante Entwicklung der Staatsverschuldung, die in der konservativen Regierung von Konstantinos Karamanlis 2014 bis 2009 ihre größte Breite und Spitze erreichte. Der aktuelle Balkon Griechenlands ist somit, was den Staat selbst angeht, die Quittung, dass er der EU samt Währungsunion beigetreten ist und den Herausforderungen der nationalen Wirtschaft im Rahmen des Weltmarkts nachgekommen ist. Wie jedes Mitglied dieser Währungsunion verbindet auch Griechenland den Beitritt in diese privilegierte Vereinigung mit großen Erwartungen im Zusammenhang mit den Fortschritten der eigenen modernisierten Nation. Der Staat spekulierte und spekuliert immer noch darauf, dass der Beitritt in den gemeinsamen Markt die eigene Wirtschaft ankurbeln wird und den Weg zu neuen Märkten öffnet. Er vertraute und vertraut immer noch darauf, dass starke Investoren anzuziehen, die Investitionen im griechischen Markt als lukrativ ansehen. Die griechische Wirtschaft befindet sich kurz vor dem Einbruch der Krise 2008 in einen desaströsen Zustand. Und nicht nur wegen ihrer Schwäche, aber auch wegen der mangelnden Perspektive, die sich mit dieser Situation verbindet. Die EU-Gelder und der versuchte Olympia-Boom 2004 waren nur kleine Tropfen auf den heißen Stein. Der Verlierer der Märkte Griechenland präsentierte eine nicht existente eigene Industrie. Viele der einst Zugpferde Griechenlands, wie spezielle Produkte wie Oliven oder die bekannten Reedereien aus Griechenland, befinden sich in starkem Rückgang. Die Supermärkte, zum größten Teil französische und deutsche Ketten, füllen sich heutzutage mit europäischen Produkten. Der staatliche Sektor befand sich nach den jahrzehntelangen Aufblähungen von Regierung zu Regierung vor dem Kollaps und befindet sich als erster im Fokus der neuen Sparmaßnahmen. Der landwirtschaftliche Sektor, nach Jahren des Marktkampfes in der europäischen Konkurrenz um landwirtschaftliche Produkte, hat den Kampf verloren. Er überlebte und überlebt nur noch durch EU und letztens mit staatlichen Subventionen. Die Olympischen Spiele 2004 haben durch die schlechte Verwaltung des einkommenden Kapitals nicht die erhoffte Änderung gebracht. Somit auch die größten Bauunternehmen haben nach dem kleinen Olympia-Boom mit roten Zahlen und mangelnden Aufträgen zu kämpfen. Im Bildungsbereich sieht es noch dramatischer aus. Das marode und veraltete Bildungssystem Griechenlands zerfällt immer mehr in sich. Die Regierung ist schon seit Jahren unter Zugzwang, die europäischen Reformen des uns bekannten Bologna-Prozesses durchzusetzen. Privatisierung der Unis, Umstellung auf Bachelor-Master-System und Aufhebung des bekannten Uni-Asyls in Griechenland. Vielleicht kurz dazu, in Griechenland gibt es seit den 70ern, seit der Militärdiktatur, durch die Studentenrevolte ein Uni-Asyl. Das bedeutet, dass der Staat, die Polizei, die Uni nicht betreten darf. Das sind einige Ziele der Regierung, die sie verfolgt und versucht auch gerade durchzusetzen. Dazu will ich auch ein bisschen später mehr erzählen. Die schon teilweise im Parlament durchgegangenen Reformgesetze stießen im akademischen Jahr 2006-2007 auf massiven Widerstand von Studenten, Studentinnen, Schülerinnen, Eltern und Lehrpersonal. Hunderte Fakultäten wurden besetzt und hunderte Schulen. In Versammlungen, eine kreative Welle des Widerstands erfasste die Jugend in Griechenland. Dezentrale Proteste, wie man sie aus dem Dezember 2008 kennt, in jeder Stadt. Kreative Aktionen und militante Straßenaktionen fanden statt. Die Aussicht auf einen Job außerhalb des Studienbereichs im 700-Euro-Bereich und Arbeitslosigkeit nach dem Studium und Ausbildung gab der Wut der jungen Menschen einen kräftigen Schub. Um die Dramatik besser darzustellen, die Jugendarbeitslosigkeit heute erreicht Spitzenwerte bis zu 30-40%. Das als nur ein paar Beispiele, um so ja, ein bisschen mehr Griechenland und die Vorsituation zu verstehen. Die Umstände, die in denen Griechenland gespart werden soll und in welcher Situation die griechische Wirtschaft und Gesellschaft sich befindet, zeigt vielleicht die möglichen desaströsen Folgen aber gleichzeitig auch den Ort und Zeitpunkt der Entwicklung möglicher Kämpfe. Ein kleiner Rückblick von Aufständen, Generalstreiks und anderen Kämpfen. Wer erinnert sich nicht? Dezember 2008 in Griechenland. Aufstand. Am 6. Dezember 2008 tötete ein Polizist einen Jugendlichen namens Alexandros Grigoropoulos im Stadt Alexarchia. Wie ein Flächenbrand breiteten sich gewaltige Proteste im ganzen Land aus. In der ersten Phase der Revolte verstand sich die Jugend, also primär Schülerinnen und Studentinnen, den Angriff auf einen als einen Angriff auf alle. Allmählich in den nächsten Tagen konstituierte sie sich in die Bewegung der Dezemberrevolte. Der durch scharfe Einschneidungen im sozialen Bereich oder marodem Bildungssystem oder strengen Asylgesetz am Rande gedrängte Teil der Gesellschaft ergriff plötzlich die Offensive und legte in einer bis dahin noch nie erlebten Gewaltexplosion die Karten auf den Tisch und schränkte damit wochenlang einen ganzen Staat ein. International erreichte die Solidarität auch eine neue Dimension. Zahlreiche Demonstrationen, direkte Aktionen und weitere Solidaritätsbekundungen fanden in allen Ecken der Welt statt und steigerten sogar die Angst der Medien und Herrschenden vor einer Internationale der Steinwerfer, wie Spiegel damals einen Artikel betitelte. Wer hat schon vergessen, das Krisenjahr 2010, Krisenlabor Griechenland, Krisennationalismus, die Pleitegriechen protestieren schon wieder. Unverschämtheit. Wie viele Generalstreiks nochmal? Verkauft doch ihre Insel, ihr Pleitegriechen. Der Gipfel dessen, der 5. Mai 2010, ein entscheidender Tag für alle Konfliktseiten. Am 5. Mai versammelten sich 10.000 Menschen in ganz Griechenland, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Manche Gruppen sprachen in Athen von der größten Demonstration von Arbeitern, Lohnabhängigen seit dem Ende der Diktatur. Der Generalstreik breitete sich auf allen Sektoren aus und eine bunte und wütende Mischung an Leuten versammelte sich um Richtung Parlament, wo an dem Tag über das Maßnahmenpaket abgestimmt werden sollte, zu ziehen. Am Parlament angekommen, versuchten tausende Demonstrantinnen in verschiedenen Angriffswellen das Gebäude zu stürmen und führten stundenlange Straßenschlachten gegen die Polizei im Zentrum Athens. Bis zu dem Punkt, wo die Nachricht der Erstickung der dreier Menschen in einer durch Molotow-Cocktails angegriffenen Bank die kämpfende Menge erreichte, war eine unkontrollierbare Situation ausgebrochen. Krise 2011. Die sogenannten Krisenmaßnahmen haben dieses Jahr ein neues Niveau erreicht. Wo 2010 die Löhne gekürzt wurden, Steuern erhöht wurden und das Versicherungssystem durchmischt wurde, erwartet die Menschen in Griechenland neue Runden des Maßnahmenwahnsinns. So soll die Privatisierung vorangetrieben werden, von der Bahngesellschaft OSE bis zur Telefongesellschaft OT. Überall sollen private und vor allem ausländische Investoren weiter einsteigen. Ein Beispiel hier, die Deutsche Telekom, die bereits schon Anteile an der Telefongesellschaft OT hat. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, hat angekündigt, die nächsten Raten verbunden mit der Forderung nach weiteren Maßnahmen auszuzahlen. Gerade in den letzten Tagen wächst nochmal der Druck, sich mit den Sparen anzustrengen. Dabei wieder einige weitere Leckerbissen, wie zum Beispiel weitere Entlassungen im staatlichen Sektor, neue Regeln für das Einstellungsverhältnis und Privatisierung bis 2015 im Wert von 50 Milliarden Euro. Die Kontrolle und Beobachtung einzelner wichtiger Ministerien durch den IWF soll ausgeweitet werden. Reaktionen gegen die Maßnahmen müssen aber vom Staat eingeplant werden. Kämpfe der Lohnabhängigen finden weiterhin auf täglichem Niveau statt. Obwohl die Bremse der sozialdemokratischen kontrollierten Gewerkschaften perfekt funktioniert, um größere Sektorenstreiks oder effizientere Generalstreiks zu verhindern, finden sich einige Lohnabhängige abseits der Gewerkschaftskontrolle zusammen. So werden einzelne Firmen wie die private Telefongesellschaft TIM bestreikt oder es wird sich gegen Entlassungen gewehrt. Einige organisieren sich in Basisgewerkschaften, andere helfen einfach ihren Kolleginnen. Die kommunistische Gewerkschaft PAME zwingt sich auch ab und zu Aktionen, eher spektakuläre Aktionen. Zum Beispiel besetzen sie ab und zu das Finanzministerium oder den Hafen. In Kedater, ein Dorf in der Nähe Athens, wo eine Müllanlage gebaut werden sollte, gab es wochenlange Straßenschlachten mit der Staatsmacht und effektive Blockaden. Dort wurden übrigens zum ersten Mal wieder Wasserwerfer eingesetzt. Am 23. Februar fand der erste Generalstreik im Jahr 2011 statt, mit sehr mäßiger Beteiligung. Ähnlich wie beim Generalstreik, dem letzten Generalstreik in 2010 am 15. Dezember, blieb die Wut in Grenzen. Grund dafür weiterhin unter anderem die geschickte Terminsetzung und lauwarme Mobilisierung der sozialdemokratisch beeinflussten Massengewerkschaften und weiterhin einer machtlosen Linken. Die Generalstreiks vom 15. Juni und 28. und 29. Juni, jetzt vor dem Sommer, machten aber wieder die Hoffnung auf eine größere Bewegung gegen die Krise. Dazu gleich mehr. Weiterhin gilt, wie wir das auch im Buch Krisenlabor Griechenland beschreiben, jede Partei, Organisation und Gruppe interpretiert in Griechenland die Ereignisse für sich selbst und verteidigt ihre Analysen in Texten, in Versammlungen und auf der Straße. Einige Wege der Selbstorganisation der Lohnabhängigen, wie wilde Streiks, Besetzungen und autonome Versammlungen, heraus aus der Kontrolle der Massengewerkschaften, wurden in den letzten zwei Jahren von manchen Gruppen, unabhängigen Formierungen von Arbeiterinnen oder anarchistisch geprägten Interventionen aufgezeigt. Forderungen, die über die Staatstreuen hinausgehen könnten, in diesem Sinne sich im Zuge der Verschärfung der Ausbeutungsverhältnisse noch weiter unter den Menschen, die ihrer Wut ein Ziel und Erklärung geben wollen, verbreiten. Der vorletzte Generalstreik fand am 11. Mai statt. Es waren wieder deutlich weniger als am 5. Mai letzten Jahres. Einer der Demoblöcke wurde nach Auseinandersetzung mit der Polizei im Bereich zwischen Parlament und Universität von der Staatsmacht hart wie noch nie angegriffen. Von allen Seiten fielen Tränengas und Blendgranaten auf Kopfhöhe. Die Polizei griff mit umgedrehten Knüppeln und Hassrufen den Demonstrantinnen an. Viele landeten am Boden, bekamen Kopfschläge. Auf einen Demonstranten wurde sogar mit einem Feuerlöscher mehrmals auf den Kopf eingedroschen. Traurige Abrechnung dieses Tages sind etwa 90 verletzte Demonstrantinnen, unter denen 30 Kopfverletzungen und 3 in der Intensivstation. Einer davon, Yannis K., lag tagelang in der Intensivstation und konnte erst nach einigen Wochen das Krankenhaus verlassen. Die Antwort der linken Bewegung kam am nächsten Tag, wo sich an der Universität 7000 Menschen zu einer Antirepressionsdemo versammelt haben. In den letzten Monaten machte auch eine andere Art der Bewegung auf sich aufmerksam. Eine Bewegung der Empörten entstand mit Vorbild die Bewegung in Spanien, auch in verschiedenen Städten Griechenlands. Mobilisiert durch Facebook und sozialen Netzwerken trafen sich tausende Menschen auf den zentralen Plätzen des Landes, um ihrer Wut gegen Regierung, Parteien, EPF und EU friedlich Ausdruck zu verleihen. Allein auf dem zentralen Syntagmaplatz vor dem Parlament in Athen versammelten sich einige Tage bis zu 100.000 Empörte. Der Prozess sieht anders aus als am 5. Mai 2010. Tausende Menschen, viele aus der Mittelschicht, die friedlich mehr Demokratie und Rechte fordern. Einige von ihnen tragen Griechenlandfahnen. Andere setzen sich auf Versammlungen dafür ein, dass Patrioten kein Podium kriegen. Ein sehr problematischer Spagat. In unserem Aufruf zum 3. Oktober schreiben wir, die Klage über eine undemokratische Politik nimmt die angebliche alternativlose Durchsetzung europäischer Krisenpolitik ins Visier, der mit der Forderung nach echter Demokratie und Freiheit begegnet wird. Doch die Hochhaltung dieser Ideale vermag keine passende Antwort auf die europaweiten sozialen Einschnitte zu geben. Schließlich sind es diese Ideale der bürgerlichen Ordnung selbst, die in der Krise zum Vorschein kommen. Die utopische Sehnsucht, die bürgerlichen Ideale aufzufrischen und die Nation zum Besseren zu ändern, verbleibt nur in Perspektivlosigkeit und Entmachtung. Die anarchistische Szene steht diesen Ereignissen der Empörten auf dem Sindamerplatz gespalten gegenüber. Einige kritisieren es als die gewerkschaftliche Aktion der Mittelschicht, die auch endlich mal gemerkt hat, dass ihr Lohn abgeschnitten wird, aber patriotisch für ihre Rechte kämpft. Viele sagen, es sind dieselben Leute, die 2004 die EM in Griechenland gefeiert haben. Andere aber, eher Bewegungslinke oder sogenannte Bewegungsanarchos, versuchen in den Versammlungen Konzepte der direkten Demokratie zu realisieren. Wie es da weitergeht, bleibt spannend. Falls da jemand noch mehr Fragen dazu hat, kann ich später noch mehr Einzelheiten erzählen. Die Generalstreiks vom 15. Juni und 28. Juni und 29. Juni, da gab es einen 48-stündigen Generalstreik, zum ersten Mal seit der Nacht, also Nachkriegszeit, machten aber wieder Hoffnung auf eine größere Bewegung gegen die Krise. Speziell am 28. und 29. Juni wurde versucht, das Parlament an mehreren Punkten zu blockieren, wo auch eine Abstimmung stattfand über das nächste Maßnahmenpaket. Dort begannen stundenlange Straßenschlachten. Am 28. Juni selber begann das Ganze durch einen Angriff von 300 Anarchisten auf Faschisten, die auf dem Platz selber waren und selber ihre Propaganda verteilt haben. Dann hat sich die Polizei eingemischt und schon am ersten Tag haben sich 7 Stunden Auseinandersetzungen vom Parlament abgespielt. Am zweiten Tag begann schon am Morgen durch die Parlamentsblockade. Das dauerte alles 10 Stunden. In den Medien stand am nächsten Tag, dass die Polizei 3000 Tränengas und Schockgranaten eingesetzt hat und dass die wütende Menge 20 Tonnen Marmorstein eingesetzt hat. Das zu den Protesten. Der Blick nach unten. Krisennationalismus, Rassismus und Pogrome. Beunruhigende Zeiten sind ausgebrochen. Teile der Bevölkerung Griechenlands wenden den Blick von den Parteien, Regierung und EU und IWF ab. Ein Blick nach unten hat sich sehr verselbstständigt. Das Übel der Misere sind viele Immigranten und den sozialen Kannibalismus, der nach ihrer Ansicht besonders in den Straßen Athens tobt. Parallel versuchen Staat und Medien, diesen Blick mit Berichten über die Misere eine Legitimationsbasis zu bieten. Der Effekt ist klar. Patriotisches Handeln im Sinne der nationalen Einheit, rassistische Hetze und fast tägliche Pogrome gegen Migrantinnen. Parallel Krisennationalismus nicht nur im rechten und konservativen Lager, sondern auch aus linken Ecken. Dazu gleich mehr. Der Mai 2011 zeigte, wie sowas aussehen kann. Am Tag vor dem Generalstreik des 11. Mai wurde in der Nacht ein 44-jähriger Grieche im Zentrum Athens wegen einer Kamera auf der Straße erstochen. Er wollte gerade seine schwangere Frau ins Krankenhaus bringen. Die Medien liefen heiß aufs Thema. Ein Augenzeuge meinte aus dem 5. Stock gesehen zu haben, dass es Marokkaner oder Algerier waren, die den Mord begangen. Was die Medien später nicht erzählten oder merkten, der Augenzeuge selbst organisierte das lokale Bürgerkomitee und steht in Verbindung mit der faschistischen Organisation Goldene Morgendämmerung. Am selben Tag schon versammelten sich an der Todesstelle auf Initiative dieses Bürgerkomitees Anwohnerinnen, Konservative und Faschisten, um für einen sauberen Stadtteil zu demonstrieren. Wir reden jetzt aber nicht von Massen, das waren vielleicht einfach 100. Unter dem Schutz der Polizei zogen sie als Demonstration durch die Innenstadt. Dabei wurden schon am ersten Tag des Protests in Begleitung der 100 Stadteinheiten Migrantinnen mit Messern gejagt, der Platz Victoria im Zentrum Athens gesäubert und zwei besetzte Häuser angegriffen. Bis zum 16. Mai herrschte in der Region ein Ausnahmezustand. Die Rechten tourten weiter rum und veranstalteten Pogrome. Anarchistinnen konnten nichts weiter machen, als ihre Häuser zu beschützen. Und große Teile der Szene waren durch den Generalstreik, den ich vorher erzählt habe, und der darauffolgenden Antirepressionsdemo abgelenkt. Oder sehen sogar das Handeln von manchen Bürgern lediglich als Nebenwirkung des sozialen Krieges der Tod. Ideologische Verwirrung halt. Mehrere Migrantinnen landeten im Krankenhaus. Ein Mensch aus Bangladesch starb, als ein zweibesetztes Motorrad vorbeifuhr und ihn mit 10 Messerstichen angriff. Diese Tage im Mai sind nur ein trauriges Beispiel der neueren Entwicklung. Rassistische Angriffe haben in allen Ecken Griechenlands in den letzten 2 Jahren zugenommen. In der Hafenstadt Irumenitsa hat die Polizei die Flüchtlingssiedlung geräumt bzw. zerstört und alle dort Anwesenden verhaftet. Man muss sagen, in den Hafenstädten Griechenlands, in Irumenitsa und Patras, sind sehr viele Leute, die aus Asien und Afrika kommen, dort, um irgendwie auf ein Schiff zu kommen, um auf das nächste europäische Land zu kommen. Thema ist weiterhin auf die Grenze zur Türkei im Norden Griechenlands, wo ein Mauerprojekt à la Mexiko-USA geplant ist. Die Pogrome gegen Migrantinnen halten besonders im Zentrum Athens und die umliegenden Ortschaften weiterhin an. Am Platz von Agios Pantelimonas im Zentrum Athens herrscht eine national befreite Zone. Erst vor 3 Tagen wieder gab es wieder Messerattacken auf Afghanerinnen. Aber der Nationalismus ist nicht nur in rechten Ecken aktiv oder in der Gesellschaft selber. Krisennationalismus der griechischen Linken im Rahmen der Krisenproteste ist sehr aktiv. Das bunte Spektrum der Linken ist in den Protesten gefolgt, also in Krisenprotesten gefolgt und beeinflusst sie natürlich maßgeblich. Eine Gemeinsamkeit der linken Parteien und Bündnissen ist die fehlende kritische Position zur Staatsverschuldungskrise im Zusammenhang mit den kapitalistischen Verhältnissen. Sie liefern keine Antwort auf Schlüsselfragen. Der Krisenprotest erscheint deswegen in den Grenzen des Staates und der Nation als ein Volksprotest. Die Kommunistische Partei Griechenlands, KKE, vertritt einen veralteten Antiimperialismus und im letzten Rahmen eine nationale Position. EU-Feindlichkeit bestätigt durch Krise nationale Interessen im Vordergrund. Passok und ihre Handlanger sieht die Partei als Verräter des griechischen Volkes. Das Ziel der KP, die Erhaltung eines abgeschotteten Staates, unabhängig von imperialistischen Dynamiken. Dabei agieren sie auch praktisch staatstreu, mit ihrer eigenen Massengewerkschaft PAME und einer verstärkten Kollaboration mit der Polizei. Es gibt auch die Partei Syriza im griechischen Parlament. Sie versucht, auf gut sozialdemokratischer Manier Wahlstimmen abzufangen. Sie präsentiert ständig reformistische Alternativpläne. Sie präsentiert sich als eine Partei, die demokratisch miteinander streiten will, statt die Gewaltspirale auszutreiben. Die Verursacher selber sollen ihre Krise zahlen. PASOK, also die Sozialdemokraten, und Mehr Demokratie, die Konservativen, sind verantwortlich für diese neoliberale Politik. Das Ziel dieser Partei ist die soziale Transformation und der Fortschritt Griechenlands innerhalb Europas. All diese linken Gruppen und auch außerparlamentarischen Gruppierungen vereint eins: die Beschreibung des Bösen, das unsere heimische Wirtschaft bedroht. Und dies tritt in verschiedenen Konstellationen auf. Mal wird die Regierung gegen die IWF und einzelne EU-Staaten ausgespielt. Und mal sind es unbekannte Spekulantinnen zusammen mit Konservativen, die gegen die griechische Wirtschaft wetten. Griechische Wirtschaft als Opfer. Somit treten auch andere linke Gruppierungen neben der KKE mit den Slogans Raus aus der EU und der IWF sind die wahren Bibel, die den Protesten bei und ergänzen eigentlich den anfänglichen Rhetorik der griechischen Regierung. Reale Forderungen sollen den Protestierenden davon auch überzeugen, wie es richtig geht. Die Spitze dessen sind die Forderungen nach einer Reichensteuer, öffentliche Verfolgung von Steuersündern und Rufe nach Verstaatlichung der Banken und gescheiterten Firmen. Die Folge von so abstrusen Vorstellungen der Regulation der griechischen Wirtschaft ist die Bestärkung des bürgerlichen Nationalismus, der von Ministerpräsident Papandreou in Form von Arbeit fürs Vaterland in diesen schwierigen Zeiten propagiert wird. Die Bewegung erscheint dann als Volksprotest gegen Spekulantinnen und der Bedrohung von EU und IWF und ergänzt somit den Ruf nach dem Schutz der eigenen Wirtschaft. Nach diesem auch rassistisch ausrufenden Motto hat dann eigentlich auch die migrantische Bevölkerung bei den Protesten nicht zu suchen, da sie ja mitschuldig für diese soziale Misere ist und gar nicht zum Vaterland gehört. Auch populistische Aussagen der europäischen Presse werden mit populistischen Konteraussagen aus der Linken locker beantwortet. Des Weiteren fehlt auch der kritische Blick auf die Entwicklung der griechischen Wirtschaft seit dem Ende der Diktatur. Was bezweckte der Staat mit dem Eintritt in die EU 1981 und welche Folgen hatte dies für die griechische Wirtschaft? Wie kam es zum darauf folgenden scheinbaren Aufschwung und zum Entschluss, die Drachme als Währung loszuwerden und in die Europäische Währungsunion einzutreten? Solche Fragen, die vielleicht weitere Fragen zum systemischen Ablauf der Krise aufwerfen würden, werden systematisch außer Acht gelassen. Ein paar Worte jetzt zum antiautoritären anarchistischen Spektrum in der Krise. Anarchisten und Antiautoritäre grenzen sich zwar von den staatstreuen Positionen ab, schaffen es aber nicht, ihre Kritik zu vereinen und dabei staatsprengende gesellschaftliche Alternativvorstellungen den protestierenden Menschen nahezubringen. Feste praktische Ansätze zum alternativen System werden nur punktuell in Projekten wie Besetzung, Besetzungsversammlung oder Stadtteilpolitik vermittelt. Es fehlt somit ein konkretes Programm, was eine mögliche Revolte bezwecken soll. Antwort auf Schlüsselfragen bleiben auch hier der Fantasie überlassen. Die inhaltliche Kommunikation zwischen Gruppen läuft noch auf sehr geringem Niveau. Zwar treffen sich die verschiedenen Anarchisten in Versammlungen auf der Straße, aber viele bleiben in ihrer Umgebung oder Szene aktiv oder weigern sich gar, mit anderen Gruppen, die unterschiedliche Positionen haben, in den Dialog zu treten. Bündnisse mit anderen linken Gruppen und Bündnissen werden sehr selten von einzelnen Gruppen angestrebt. Unter dem Motto wilde Streiks und zwar dauerhaft oder alle auf die Straßen wird bei den größeren Generalstreiks Demonstrationen von mehreren anarchistischen Gruppen dazu aufgerufen, gemeinsam in einen Block gegen die Propaganda der Medien, Parteien und Arbeitsväter, also Gewerkschaftsbosse, zu protestieren. Mit einfach gehaltenen Stichwörtern wie Widerstand, Selbstorganisation und direkte Demokratie wird versucht, die Alternative zu den Massengewerkschaften für die Lohnabhängigen aufzuzeigen. Der Kampf gegen alle Herrschenden, ob Politiker oder Kapitalisten, und den Aufbau selbstorganisierter Strukturen in Form von Arbeiterinnenräten oder Stadtteilversammlungen, wie auch während des Dezember 2008 praktiziert worden sind. Viele propagieren diesen Kontext auf den Aufbau von Basisgewerkschaften in allen Sektoren. Eine tiefere Analyse der Staatsverschuldungskrise und ihrer Ursprünge wird nur von theoriefreudigen Gruppen angeboten und schafft nicht den Sprung in Aufrufen zu Demos oder Medien. Auch einer Kritik des bürgerlichen Nationalismus auf der Höhe der Zeit bleibt damit auf der Strecke liegen. Die vielversprechenden Strichwörter werden nicht mit Inhalten gefüllt und der Rest der Protestierenden zugänglich gemacht. Mit der mangelnden Kritikfähigkeit bleibt die Antwort nach der revolutionären Perspektive unklar. Ein gewisser Nihilismus spielt weiterhin eine wichtige Rolle und Diskussionsansatz in der autoritären Szene. Viele fragen sich auch, es wurde schon alles kaputt gemacht, was kaputt gemacht werden kann. Was machen wir jetzt? Auf der anderen Seite, der Staat und seine Maßnahmen. Der hat auch ein neues Niveau erreicht. Zwischen Krisennationalismus und Repression. Der staatliche Gegenangriff auf die anwachsende unzufriedene Menge an Menschen ist schon seit Dezember 2008 im vollen Gange. In Form von konsequenter, ideologisch gerichteter Medienarbeit und Vertiefung der praktischen Repression versucht der Staat mit all seinen zur Verfügung stehenden Herrschaftsapparaten spätestens seit dem Ende der Dezember-Revolte die innenpolitischen Gegebenheiten in den Griff zu bekommen, um mögliche Unruhen und Aufstände zu unterbinden. Seit den Anfängen ihrer Regierungszeit betreibt die BASOK, also die Sozialdemokraten, offensive Medienarbeit. Durch den Wahlsieg und den damit zusammenhängenden Regierungsauftrag an Georgios Papandreou gestärkt, hat sie kontinuierlich mit der Ex-Regierung von Karamanlis abgerechnet. Medial liefen nach der Wahl tagelang Skandale von Firmen im direkten Zusammenhang mit den Konservativen und direkte Schuldzuweisungen an die Ex-Regierung. Ein Beispiel hier, was ihr auch in Deutschland kennt, ist das Beispiel Siemens, die natürlich Schmiergelder eingesetzt haben, um Aufträge, ja, zum Beispiel während der Olympischen Spiele zu bekommen. Die Ohnmacht und Spaltungsgerüchte der Konservativen zu einer Reaktion stärkte die Position des neuen Ministerpräsidenten. Diese angenehme Lage, immer der letzten Regierung die Schuld zuzuweisen, nutzt Papandreou auch während der aktuellen finanziellen Situation Griechenlands aus. Somit finden seine Aufrufe nach nationaler Einheit in diesen schwierigen Zeiten in der Gesellschaft Zuspruch. Arbeit und Gerechtigkeit als Patentrezept gegen Steuerhinterzieher, Spekulanten und Verrätern spaltet geschickt die Gesellschaft. Parallel zum gewünschten Medieneffekt verfolgt der Staat auch den weiteren Ausbau seiner innenpolitischen Repressionsmaschinerie in Form der praktischen Aufstandsbekämpfung. An dem Punkt wird und wurde in Griechenland nicht gespart. Für die Bekämpfung der dort ausufernden Straßenproteste wurde die neue Motorradeinheit Delta der griechischen Polizei kreiert, die ähnlich wie im Iran direkt in Demonstrationen reindüst und dann losprügelnd den Protest zuzahlen. Eine weitere neue Motorradeinheit namens Vias wird seit kurzem massiv in Athen und Thessaloniki eingesetzt. Das heißt, hunderte doppelt besetzte Motorräder patrouillieren Tag und Nacht durch die Stadtteile, um mögliche Straftaten zu unterbinden. Die stärkere Präsenz auf der Straße wirkt sich auf das schwarze Stadtbild aus. Stationierte Riot-Polizisten im Zentrum Athens und Thessalonikis wurden ein Szeneviertel. Rassistische Kontrollen und willkürliche Verhaftungen. Auch die Taktik der griechischen Riot-Polizei, MAT, hat sich geändert und an dem deutschen Vorbild der Hundertschaft genähert. Was sagt der Staat zur aktuellen Situation des sozialen Kannibalismus im Zentrum? Premier Papandreou erkannte in seiner Rede die problematische Situation in der Innenstadt. Migrantische Banden, Drogenhandel, illegale Prostitution, Anarchistinnen und rechte Gruppierungen treiben dunkle Sachen. Ein klarer Fall, das Zentrum muss gesäubert werden. Schon angekündigt und zum Teil eingesetzt, 1000 extra Polizisten auf Motorrädern allein fürs Zentrum Athens. Und eine bessere Zusammenarbeit mit den Bürgerkomitees und dem neuen Ordnungsamt. Die Antiterroreinheit des Staates hat sich auch weiterentwickelt. Anknüpfend am Erfolg der Zerschlagung der Organisation 17. November vor 10 Jahren mit Hilfe von ausländischen Geheimdiensten wird die Verfolgung von Stadtguerillagruppen wie der Revolutionärer Kampf oder Conspiracy Cells of Fire, die sogenannten Feuerzellen, stärker betrieben. Hausdurchsuchungen mit Verhaftungen und mit folgender Untersuchungshaft, konstruierte Terrorverdächtigungen und technologische Überwachung haben sich seit Dezember 2008 als Praktiken etabliert. Erste neue Erfolge zeichneten sich in der Verhaftung angeblicher Mitglieder des revolutionären Kampfes und der Feuerzellen, auf dessen Basis weitere Informationen ausgewertet werden, zum Beispiel Fingerabdrücke in Wohnungen. Durch eine Art Kettenreaktion von Fingerabdruck zu Fingerabdruck wird der Kreis der Verdächtigen vergrößert und weitere Hausdurchsuchungen und Verhaftungen legitimiert. Alles keine gute Nachrichten. Die Situation erfolgt klar, unser Handeln auch. Kämpfe und Perspektiven in Griechenland. Die letzten größeren Proteste in Griechenland waren die Messeproteste in Thessaloniki gerade im September. Um euch kurz die Situation zu erklären, in Griechenland, in Thessaloniki, findet jedes Jahr die internationale Handelsmesse statt. Sie wird jedes Mal Anfang September von dem Ministerpräsidenten mit einer sehr wichtigen Rede eröffnet. Diese Rede, bekannt auch die Rede für die Wirtschaftslage und zur Lage der Nation, spielt eine wichtige Rolle für den Norden Griechenlands, aber auch für die gesamte Wirtschaft Griechenlands. Das ruft eigentlich jedes Jahr Massenproteste heraus. Aus dem ganzen Norden Griechenlands kommen Leute, aber auch aus Athen reisen Leute mit Zügen und Bussen an, um dagegen zu protestieren. Dieses Jahr natürlich, im Zuge der Krise, waren es viele tausende Menschen mehr. Um euch kurz das Szenario zu erklären, dort protestieren nicht nur Gewerkschaften, Linke oder Anarchisten, nicht nur jetzt die Empörten, die versucht haben, die Messe zu blockieren, auch Hooligans, die gegen die, gegen den, nennt man das, wenn die Mannschaft in der Klasse runtergeht? Abstieg. Gegen den Abstieg protestieren, waren da am Start. Oder Schülerinnen und Studenten, die gerade ihre Bildungsproteste organisieren. Und dazu auch gleich später mehr. Die Proteste da in der Messe sind eigentlich sehr gut gelaufen. Also es gab tausende von Menschen, es gab große Auseinandersetzungen mit der Polizei. Was davon übrig geblieben ist, weiß man. Also wegen der mangelnden kritischen Position bleibt zu erwarten, dass nicht sehr viele Leute sich weiter radikalisiert haben. Auf inhaltlicher Weise, aber auf praktischer Ebene war es natürlich für viele Leute eine weitere Erfahrung auf der Straße. Gleichzeitig entwickeln sich gerade auch die Bildungsproteste. Jetzt im letzten August hat die Regierung klang und heimlich ein Reformgesetz der Unis verabschiedet. Das hat sie im August gemacht, natürlich mit der Tatsache, weil alle Studentinnen und Schülerinnen auf den Inseln sind und gar nicht in der Stadt zu finden sind. Und auch die Unis eigentlich geschlossen sind. In dessen Rahmen hat sie auch das Uni-Asylgesetz abgeschafft. Gerade in diesen Tagen entwickeln sich die Studentenproteste. Es sind über 300 Fakultäten besetzt, seit über 2 Wochen. Und es ist auch noch nicht klar, ob die Examen, die eigentlich jetzt immer vor dem Uni-Anfang stattfinden werden und auch, ob die Uni überhaupt anfangen wird. Ein Problem dabei ist, also wir haben auch an den Bildungsprotesten jetzt teilgenommen. Zum Teil haben wir jetzt auch 6 Tage lang in der besetzten Wirtschaftsuni gepennt. Ein Problem dieser Bewegung ist, dass sie noch nicht wie 2006, 2007 sich mit den Schülerinnen oder mit dem Lehrpersonal und Professorinnen verbunden hat. Deswegen bleibt es immer noch eine Sache für uns Studentinnen und einzelne Schülerinnen. Deswegen bleibt zu erwarten, ob diese Bewegung überhaupt ein Erfolg wird. Und nach unserer Betrachtung ist es aber eine letzte Chance überhaupt, diesen Modernisierungskampf, also in der Uni, was entgegenzusetzen. Weiterhin finden auch verschiedene Lohnkämpfe täglich in den Städten Griechenlands statt. Täglich werden irgendwelche Büros oder Firmen von Kolleginnen und Leuten von Leuten blockiert. Meistens auch als Reaktion auf Entlassung oder Lohnkürzung oder überhaupt, wenn keine Löhne ausgezahlt werden. Als Beispiel, in Thessaloniki wurde vor 3 Monaten ein Restaurant besetzt, weil der Restaurantbesitzer erstens monatelang die Leute nicht bezahlt hat und danach die Leute informiert hat, dass der Laden einfach geschlossen wurde. Dann haben die Leute entschieden, einfach das Restaurant zu besetzen und weiterhin zu betreiben, um überhaupt Geld zu verdienen und ihre Familie zu ernähren. Diese Leute haben leider jetzt einen Gerichtsprozess vor sich, weil der Besitzer des Gebäudes sie verklagt, das Gebäude unrechtmäßig zu benutzen. Weiterhin finden natürlich auch größere Kämpfe gegen Privatisierung statt, wie zum Beispiel die Privatisierung des Elektrizitätssektors oder, wie vorhin erwähnt, auch der Telefongesellschaft oder der Bahngesellschaft. Wie die Mitte weiterhin reagiert wird, also die sogenannte Empörtenbewegung, ist auch noch nicht klar. Also sie waren zwar in Thessaloniki präsent, aber hatten noch nicht die Masse wie vor dem Sommer erreicht. Das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Auch was die anti-autoritären Anarchisten treiben, ist auch noch nicht so klar. Nach dem Dezember 2008 ist da leider eine Beobachtung zu beobachten, was natürlich auch durch den 5. Mai und durch die Toten dieser Bank 2010 verstärkt wurde, also eine Zerteilung der Szene wieder. Wo im Dezember 2008 sehr viele Leute sich in Versammlungen wiedergefunden haben, also Gruppen, die vorher miteinander nicht geredet haben, zusammen geredet haben, findet nach Dezember 2008 und nach dem Mai 2010 wieder so ein sogenanntes Labeling statt und jeder findet sich wieder in seinen eigenen Texten, in seinen eigenen Labeln und seinen eigenen Gruppen wieder. Deswegen mangelt es auch an einer relevanten linksradikalen Kraft, also an einer relevanten außerparlamentarischen linksradikalen Kraft. Aber es gibt diverse Fragen in der radikalen Linken, die natürlich täglich diskutiert werden. Einmal geht es um den Punkt Strategie. Es gibt sehr viele junge Menschen, die sich das Konzept bewaffneter Kampf anschauen. Wenn man sich die Feuerzellen anschaut, also die Conspiracy Cells of Fire, die haben sich erst in den letzten 2 Jahren überhaupt entwickelt. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass sehr viele junge Menschen in Griechenland anfangen, Antworten zu suchen auf die praktische Misere. Außerdem eine sehr große andere Diskussion ist die Repression, die sich weiterentwickelt. Es befinden sich immer mehr Leute im Knast. Also ich glaube jetzt über 60 Anarchisten befinden sich im Knast Griechenlands. Dagegen findet eine sehr große Solidaritätsarbeit statt, was auch natürlich sehr viel Kraft der Szene kostet. Allein wegen des Generalstreiks, also des letzten Generalstreiks Ende Juni, mussten Tausende von Euros gezahlt werden, damit die Leute auf Kaution rauskommen. Also in den letzten 3 Monaten gingen alle Partys, Soli-Partys, nicht für Flyer auf, sondern um irgendwelche Kautionen zu zahlen. Eine positive Sache ist natürlich, dass die Kampfbereitschaft weiterhin erhalten bleibt, wie das die Messe in Thessaloniki gezeigt hat. Natürlich besser als hier im Norden Europas. Das hat dann natürlich auch mit der Entwicklung der Kämpfe und der Geschichte der Kämpfe in Griechenland zu tun. Außerdem entwickeln sich ständig gerade Basisgewerkschaften, was vor 10 Jahren gar nicht bis jetzt existiert hat, dass Leute sich versuchen, der Kontrolle der Massengewerkschaft zu entziehen, ist eine erfreuliche Entwicklung in den letzten Jahren, besonders seit Dezember 2008. Also Leute, zum Beispiel im Sektor der Kuriers oder der Gewerkschaften der Köche und Leute, die in den Cafés. Ja, in den Dienstleistungssektor. Da gibt es sehr viele linksradikale Anarchisten, die halt in diesen Sektoren arbeiten und versuchen, sich mit anderen Leuten zu organisieren und Basisgewerkschaften aufzubauen. Ja, das ein bisschen zu den Kämpfen und zu den Perspektiven. Zu dem Fall Griechenland könnte ich natürlich noch 1000 andere Aspekte beleuchten. Die Zeit rennt uns aber davon und ich möchte ja auch den Raum für Diskussionsbeiträge und Nachfragen öffnen. Deswegen ende ich mit einem Art Appellchen, was für mich bzw. uns konkret Solidarität heißt. Ein Thema, was wir auch auf dem Autonomen Kongress in Köln letzten Juli, Ende Juni diskutiert haben. Betrachten wir mal unsere Form unseres Arbeitens, speziell in Form jeglicher Solidaritätsbekundungen. Neben den ganzen solidarischen Akten auf lokaler Ebene lässt sich auch bei der sogenannten International Affairs und unserer Antwort darauf eine mangelnde Kontinuität feststellen. Aufstände in französischen Banlieues und Metropolen, Krise in Griechenland, Wahlerklärung im Iran oder revolutionären Wellen im arabischen Raum. Klar, all diese Fälle wurden von uns mal mehr und mal weniger thematisch mitgetragen, laut gemacht, bearbeitet. So ist jedoch das Ziel, das Durchhaltevermögen oder eben der kontinuierliche Charakter höchst fragwürdig. Frankreich, Griechenland, Iran, Nordafrika oder der Nahe und Mittlere Osten, diesen Krisenherde sind nicht verlöscht. Der Aufstand in diesen Regionen ist laut bürgerlichen Medienapparat vielleicht vorbei. Doch wir registrieren doch alle, dass auf den Straßen und anderswo hin und wieder, in welcher Form auch immer, wieder der Funke auflammt. Der Kampf dort geht weiter. Aber was spielen wir für eine Rolle? Genauso wie wir wollen, dass im Falle einer größeren und ernstzunehmenden Revolte hierzulande Genossen aus allen möglichen Ländern nicht bloß zusehen, sondern ebenfalls anfangen, an den Ast zu sägen, auf welchem sie gerade sitzen, mit denen wir gemeinsam auf dem sitzen, um diese ganze Misere zum Anschluss zu bringen. Genauso erwarten auch die für Freiheit kämpfenden Kämpfer aus aller Welt das Gleiche von uns. Und der Leitgedanke muss der sein, dass eine emanzipatorische, freie Gesellschaft nicht punktuell existieren kann, solange der Kapitalismus noch die Welt dominiert. Aber wo sind unsere permanente Arbeitskreise oder Gruppen zu Griechenland oder Frankreich? Wo sind unsere Arbeitskreise und Gruppen, die aufständischen Feuer gegen das Bestehende registrieren und den Zusammenhang zu eigenen und weltpolitischen Befindlichkeit setzen? Wo sind unsere Arbeitskreise und Gruppen, die Notwendigkeit des solidarischen Handelns über Aktionstage und den Medienbrummel hinaus tragen wollen? Wo sind diese Zusammenhänge, die denn in Deutschland nur gespenstischen Spirit für den Ausland importieren? Es gibt sie, allerdings nur in einer unterbelichteten Zahl. Es gibt welche, die nicht nur einen Tag im Kalender rot anstreichen und danach ein anderes Projektthema auf sich zukommen lassen. Es gibt welche, die sich in ihrer Aktivität auf unabsehbare Zeit eine Thematik verschrieben haben und eine langwierige, wirklich kontinuierliche Solidarität praktizieren. Schauen wir auf aktuelle Kämpfe, Revolten, Revolutionen. Das Ende der Geschichte sieht anders aus. hängen wir uns in den jeweiligen Hot Areas und analysieren wir, wie genau in puncto Strategie, Taktik, Mobilisierung, Organisierung etc. ein Trumpf gesetzt wurde oder eine Niederlage beschert wurde. Übertragen wir unsere Erkenntnisse auf unsere regionalen Verhältnisse und wenden sie an, nicht nur als ein befristetes Projekt. Jeder Aufstand birgt nach unserer Meinung viel Dynamik. Sie stellen die übermächtige Kontrolle des repressiven Staates auf die Probe und decken ihn auf, zwingen ihn manchmal zur Weiterentwicklung und verschärften Maßnahmen. Diese stete Bewegung, diese Prozesse rund um punktuellen Aufstandsfunken müssen von uns längerfristig ins Auge gefasst werden, um mit dem Gegenschlag gezielt anzusetzen, solidarisch, kontinuierlich. Die Frage, was heißt heute noch Solidarität, umfasst nicht das Kernproblem, wenn es um die begriffslose Solidarität geht. Uns geht es nicht um eine neue Entdeckung der Solidarität. Wir wollen neue Möglichkeiten anstreben, den Kampf gegen jeden Staat, gegen jede Nation auf überregionalem Niveau in eine neue Bahn zu lenken. Grenzübergreifende Solidaritätsbekundungen, ob theoretisch oder praktisch, sind dabei genauso elementar wie lokale. Uns ist bewusst, dass wir am Anfang eines langen Prozesses stehen. Alles ist im Aufbau, vor allem unsere Forderung, den Spagat zwischen kritischem, konkreten und kontinuierlichem Handeln zu meistern und damit kosmosolidarische und antinationale Alltagspraxis zu etablieren. Ich ende mit dem Zitat aus unserem 3. Oktoberaufruf des AKK Kölns. Egal ob in Athen, Madrid oder London, antinationale Kritik fokussiert immer die Mühen ideologischer Widerspruchsbereinigung, sowohl in der kapitalistischen Normalität als auch in dessen Krisenverwaltung. Ohne in naiven Bewegungsoptimismus zu verfallen, ergeben sich in den Kämpfen immer wieder Ansatzpunkte theoretischer und politischer Radikalisierung. Der Kampf um ein besseres Leben gelingt eben nur als soziale Revolution. Bis dahin greifen wir den ideellen Rückhalt für Staat und Kapital an und organisieren den Vaterlandsverrat. Die Einheitsfeierlichkeiten in der alten Bundeshauptstadt sind der ideale Anlass, in der Freude und Sorge um Deutschland mit der Idee des Kommunismus zu begegnen.